Ich sitze die ganze Zeit und bin sehr froh, so 5 Minuten herumgehen zu können. Hämorrhoiden. Ich nehme mir auch immer wieder vor, mich mit Gymnastik zu kurieren. Da erzählt man nun, dass Staatsräte, wirkliche Staatsräte und sogar Geheimräte zu diesem Zweck jeden Morgen gern über eine Schnur springen. Ja, ja, die Wissenschaft in unserem Jahrhundert, das ist schon was. Aber diese dienstlichen Pflichten, Verhöre und diese ganzen Formalitäten. Sie erwähnten, Verehrtester, soeben etwas von Verhören. Ja, wissen Sie, lieber Rodion Romanowitsch, diese Verhöre verwirren zuweilen den Verhörenden selbst mehr als den Verhörten. Das haben Sie, Verehrtester, sehr richtig und witzig soeben bemerkt. Raskolnikow hatte gar keine derartige Bemerkung gemacht. Man wird konfus, wirklich, man wird konfus. Und immer wieder ein und dasselbe, immer ein und dasselbe, wie Trommelschlag. Jetzt steht zwar die Justizreform bevor, wir werden wenigstens andere Titel erhalten. Und was unsere Taktik, über die Sie vorhin so gelungen sprachen, anbetrifft, so bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber wer, sagen Sie doch, welcher Angeklagte, und wäre es der dümmste Bauer, wüsste nicht, dass man zuerst anfängt, ihn durch nebensächliche Fragen einzuschläfern, wie Sie das treffend bemerkten, um ihn dann plötzlich wie mit einem Keulenschlag mitten auf den Kopf zu betäuben. Zu betäuben, mit einem Schlag auf den Schädel, wie Sie das so gelungen ausdrückten. So haben Sie tatsächlich gedacht, dass ich es bei Ihnen mit der Dienstwohnung ebenso versuchen wollte. Sie sind doch ein ironischer Mensch. Also gut, dann nicht. Ach ja, übrigens, das eine Wort zieht ja das andere nach sich und ein Gedanke ruft den anderen hervor. Da haben Sie vorhin auch die vorgeschriebene Regel, das Musterbeispiel erwähnt, wissen Sie, in Bezug auf das Verhör und seine übliche Form. Aber was tut denn das zur Sache? Die Form ist, wissen Sie, in vielen Fällen ein Unsinn. Manchmal ist es viel vorteilhafter, in aller Freundschaft miteinander zu reden. Die Form läuft einem ja nie davon. Diesbezüglich erlauben Sie mir, Sie zu beruhigen. Ja, und was ist das eigentlich, die Form, frage ich Sie. Die Form darf den Untersuchenden doch nicht bei jedem Schritt hemmen. Die Arbeit des Untersuchenden ist doch sozusagen freie Kunst in ihrer Art. Oder so ungefähr, hm?